Good morning and good morning and a third happy good morning. Guten Morgen und noch einen dritten guten Morgen. Yesterday we talked about focusing our hope on him, on Jesus. Gestern sprachen wir darüber, dass wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen sollen. Look what John says, what the people who focus their hope on him will do. Schau, was Johannes sagt, dass die Menschen tun werden, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. And all who focus their hope on him will always be purifying themselves just as Jesus is pure. Und alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, werden sich immer reinigen, so wie Jesus rein ist. I like that the Bible says that we purify ourselves, and yet the Bible teaches that he purified us. Mir gefällt, dass die Bibel sagt, dass wir uns selbst reinigen, und doch lehrt die Bibel, dass uns gereinigt hat. So, do we have to purify ourselves, or is he purifying us? Müssen wir uns also selbst reinigen, oder reinigt uns? Well, do you remember what Paul told the Hebrews? Erinnerst du dich, was Paulus den Hebräern sagte? That he sanctifies those who are being sanctified. Er heiligt die, die geheiligt werden. I like to call this divinity and humanity in perfect harmony. Ich nenne das gerne Göttlichkeit und Menschlichkeit in perfekter Harmonie. Of course we know that Jesus already made us brand new creation. Natürlich wissen wir, dass Jesus uns bereits zu brandneuen Geschöpfen gemacht hat. And of course we understand that there's nothing that we can do to transform our sinful nature into a perfect Christ-like nature. Natürlich verstehen wir, dass wir nichts tun können, unsere sündige Natur in eine vollkommene, Christusähnliche Natur zu verwandeln. And this is not what John is trying to teach us here, a religion of works. Das ist nicht das, was Johannes uns hier zu lehren versucht, eine Religion der Werke. If you look at it in the original language of the Bible in the Greek, wenn man es sich in der griechischen Originalsprache der Bibel anschaut, it's written in an active voice as a simple statement of fact. Ist es in einer aktiven Stimme als einfache Tatsachenfeststellung geschrieben. In fact, this is not written as an imperative, like you have to purify yourself. Tatsächlich ist dies nicht als Imperativ geschrieben, als ob du dich selbst reinigen müsstest. It's written in the grammatic way that it's a simple statement of fact. Grammatisch ist es als einfache Tatsachenfeststellung geschrieben. In simple words, John is saying this. Mit einfachen Worten sagt Johannes, it is an impossibility to focus your hope on him, dass es unmöglich ist, seine Hoffnung auf ihn zu richten, and not constantly purifying yourself. Und sich nicht ständig zu reinigen. This word for purifying, I found it only twice in the entire New Testament. Ich habe dieses Wort für reinigen im gesamten Neuen Testament nur zweimal gefunden. And it's a word that's actually taken from the Jewish ritual of purifying yourself. Es ist ein Wort, das eigentlich aus dem jüdischen Ritual der Selbstreinigung stammt. But I don't believe that John is teaching us rituals here. Aber ich glaube nicht, dass Johannes uns hier Rituale lehrt. I believe what John is teaching us is, look, Jesus is your model of purity. Ich glaube, dass Johannes uns Folgendes lehrt. Jesus ist euer Vorbild für Reinheit. Since you focus your hope on heaven, on Jesus, on eternity, da ihr eure Hoffnung auf den Himmel, auf Jesus, auf die Ewigkeit richtet, you will permanent get rid of things in your life that don't match Jesus's purity or heaven. Werdet ihr die Dinge in eurem Leben, die nicht der Reinheit Jesu oder dem Himmel entsprechen, kontinuierlich loswerden. Do you remember what the Apostle Paul taught the Corinthians? Erinnerst du dich, was der Apostel Paulus die Korinther lehrt? He said that everything is permissive to me, but not everything is edifying. Er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. I found something that we need to be constantly aware of. Ich habe etwas herausgefunden, dessen wir uns ständig bewusst sein müssen. We adapt very easily to the impurity of this world, unless we are very consciously being aware of it. Wir passen uns sehr leicht der Unreinheit dieser Welt an, es sei denn, wir sind uns dessen sehr bewusst. I don't know what you think about purity. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du von Reinheit hast. But I'm not talking about anything specific. I'm talking about anything that is filthy in the sense of it's part of the system of this world. Aber ich spreche nicht von etwas Bestimmtem. Ich spreche von allem, was schmutzig ist, im Sinne von, da es Teil des Systems dieser Welt ist. See, lying is an impurity. Lügen ist eine Unreinheit. Greed is an impurity. Gier ist eine Unreinheit. Lack of forgiveness is an impurity. Mangelnde Vergebung ist eine Unreinheit. All of these things, they defile us. Alle diese Dinge verunreinigen uns. If you look at Mark chapter 7, 21, Jesus mentions a whole bunch of things that come out of the impure heart. Wenn du Markus 7, Vers 21 anschaust, erwähnt Jesus eine ganze Reihe von Dingen, die aus einem unreinen Herzen kommen. So people who focus and fix their hope on Jesus, Menschen, die ihre Hoffnung auf Jesus richten und sich auf ihn fokussieren, they will become sensitive to things that are impure in the eyes of Jesus. Werden sensibel für Dinge, die in den Augen Jesu unrein sind. Because you can't focus on Jesus and not wanting to become like him. Denn man kann sich nicht auf Jesus fokussieren und nicht so werden wollen wie er. You can't focus on the perfectly pure and still ignore any impure in your life. That doesn't even make sense. Man kann sich nicht auf das vollkommen Reine fokussieren und gleichzeitig alles Unreine im eigenen Leben ignorieren. Das ergibt nicht einmal Sinn. And John says that we do it as Jesus is pure. In other words, he is our model. Und Johannes sagt, dass wir es tun, so wie Jesus rein ist. Mit anderen Worten, er ist unser Vorbild. I found that one way of fixing our eyes on Jesus is by carefully, continuously studying the Gospels. Ich habe herausgefunden, dass eine Möglichkeit, unsere Augen auf Jesus zu richten, darin besteht, die Evangelien sorgfältig und beständig zu studieren. And as we study the Gospels, we see how Jesus modeled life for us. Wenn wir die Evangelien studieren, sehen wir, wie Jesus uns das Leben vorgelebt hat. And I don't even think, I'm not even sure if it's even possible. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt möglich ist, to constantly just focus on Jesus in the Gospels and live a different lifestyle. Sich ständig auf Jesus in den Evangelien zu besinnen und einen anderen Lebensstil zu führen als er. Then you are just reading the Gospels as a religious duty. Dann liest du die Evangelien nur aus religiöser Pflicht. But if you read the Gospels in order to find out how Jesus modeled life, aber wenn du die Evangelien liest, um herauszufinden, wie Jesus das Leben vorgelebt hat, then it will be exactly as John is saying it here. Dann wird es genauso sein, wie Johannes es hier sagt. Every time you see something in Jesus and you realize that's not part of your life, you're purifying yourself. You're letting go of these things. Jedes Mal, wenn du etwas an Jesus siehst und erkennst, dass es nicht Teil deines Lebens ist, reinigst du dich selbst. Du lässt diese Dinge los. And remember, I'm not talking about changing yourself and becoming a better person by your works. Vergiss nicht, ich spreche nicht davon, dass du dich ändern und durch deine Werke ein besserer Mensch werden sollst. Remember the whole context. God already made you his beloved child. That means you have a different nature now. Erinnere dich an den gesamten Kontext. Gott hat dich bereits zu seinem geliebten Kind gemacht, was bedeutet, dass du jetzt eine andere Natur hast. This is just a natural response to that what God already did for us. Es ist nur eine natürliche Reaktion auf das, was Gott bereits für uns getan hat. Many times I've said this. Ich habe schon oft Folgendes gesagt. In Brazil there is one third evangelical Christians. In Brasilien gibt es ein Drittel evangelikale Christen. There is approximately 80 million evangelical Christians. Das sind etwa 80 Millionen Menschen. If those 80 million evangelical Christians would live the way Jesus lived his life on earth, wenn diese 80 Millionen evangelikalen Christen so leben würden, wie Jesus sein Leben auf Erden gelebt hat, it doesn't even matter anymore what the politicians do. This would be one of the most prosperous nations in the world. Dann wäre es völlig egal, was die Politiker tun, dann wäre dies eine der wohlhabendsten Nationen der Welt. It would be probably one of the greatest nations to live in. Es wäre wahrscheinlich eine der besten Nationen, in der man leben kann. Remember. Denk daran. Focusing on Jesus means you purify yourself because you keep living the way he is. Dich auf Jesus zu konzentrieren bedeutet, dass du dich reinigst, weil du nach seinem Vorbild lebst. I see you tomorrow. Bis morgen.